1. ICH frage mir nun, hat Gott sein eigenes Vokator verstoßen? Das ist völlig ausgeschlossen, denn ICH bin selbst ein Israelit, ein Nach kommt Abrahams ausdem Stamm Benjamin. 2. Gott hat sein Volk, das er bereits im Voraus erwählt hat, Kienzwegs verstoßen, erinnert euch doch daran, was die Schrift über Elia sagt, als er Gott gegenüber Klage gegen Israel erhob. 3. A Rief, Herr, sie haben den Propheten getötet und den Altar zerstört, so dass ich als einziger übrig geblieben bin, und nun trachten sie mir ebenfalls nach dem Leben vor. Doch Welsh antwort erhielt von Gott. ICH habe mir 7000 Männer bewahrt, die ich nie nicht vor dem Gottesbull gebüht haben. 5. Ebenso gibt es auch in der gegenwärtigen Zeit einen Überrest, der aufgrund der Nadenwohl Gottes bestehen geblieben ist. 6. Wenn dies jedoch durch Nade geschieht, basiert es nicht mehr auf menschlichen Werken, die Nade sonst kein Echt Nade mehr wäre. 7. Was bedeutet das nun? Israel hat das, Wanneke strebte, nicht erreicht, ne die Auserwählten haben es erlangt, waren die übrigen verstockt worden. 8. Why es in der Schrift heißt, Gott gab ihnen einen Geist der Betäubung, Augen, die nicht sehen, und Ohren, die nicht hören, bis zum heutigen Tag. 9. Auch David sagt, opfertig soll ihnen zur Falle und zum Fallstrick werden, zum Anstoß und zur gerechten Vergeltung. 10. Eier Augen sollen sich verfinstern, damit sie nicht sehen können, und ihren Rücken sollst du für immer bügen. 11. ICH frage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie endgültig fallen? Kienzwegs. Wir machen durch ihren Feltritt das Heil zu den Heidenvolken am Israel eifersuchtig zu machen. 12. Wenn aber schon Feltritt reichtum für die Welt und Versagen reichtum für die Heiden bedeutet, why viel mehr word dann ihr Wohlstandig care bewirken. 13. Euch Heiden gegenüber sage ICH, gerade weil ICH ein Apostel für die Heidenvolke bin, scharzer ICH meinen Dienst als besonders bedeutungsvoll ein. 14. Mein Ziel ist es, mein eigenen Volksgenossen eifersuchtig zu machen, auf dies Weise wenigstens einig von ihnen zu retten. 15. Denn wenn schon ihre Blennung zur Versöhnung der Welt geführt hat, was word dann ihre Name anders sein als Leben aus den Toten. 16. Wenn bereits der erste Teil des Tages heilig ist, dann ist es auch die ganze Masse, und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. 17. Wenn nun einig Zweige herausgebrochen werden und du als Wilder Olswig unter sie eingepfropt wordest, emmen der Kraft der Edlen Wurzel Teil zu haben. 18. Dann überheb dich nicht gegenüber den ihr sprunglichen Zweigen, bedenk jedoch, falls du es denick tust, das nicht du die Wurzel tragst, sondern die Wurzel dich tragt. 19. Du konntest nun einwenden, dass die Zweige ne die Schalb herausgebrochen werden, damit du an ihre Stelle eingepfropt werden konntest. 20. Das ist richtig, sie werden wegen ihres Unglaubens entfernt, waren du deinen Platz allein durch den Glauben beholst, weshalb du nicht hochmütig sein, sondern erfurcht haben solltest. 21. Denn wenn Gott dein natürlichen Zweige nicht verschont hat, word im Falle deines Ungehorsams auch dich nicht verschonen. 22. Betracht daher sowohl die Güte als auch die Strenge Gottes, Strenge gegenüber denen, die gefallen sind, aber Gottes Güte dir gegenüber, sofern du in dieser Güte bleibst, anden falls wirst auch du herausgeschnitten werden. 23. Aber auch jene werden wieder eingepfropft, sofern sie nicht im Unglauben verharren, denn Gott besitzt die Macht, sie erneut einzusetzen. 24. Wenn du aus einem von Nature aus will den Album herausgeschnitten und gegen die Nature in einen edlen Album eingepfropt wordest, why will er werden dann die natürlichen Zweige wieder in ihren eigenen Baum eingesetzt werden? 25. Damit euch nicht auf ihr eigen Klugheit verlässt, mögt ich euch dieses Geheimnis nicht verenthalten, ein Teilweise Verstockung ist über Israel gekommen, bis die Wohlzahl der Heiden eingegangen ist. 26. Auf dies. Weise Word ganz Israel geretet werden, why geschrieben state, aus Zion Word der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von den Nach kommen Jacobs abwenden. 27. Und dies ist der Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, wenn ich Ihr Sünden wegnehme. 28. Im Hinblick auf das Evangelium sind Sie's war Uretwegen Feinde Gottes, doch aufgrund der Erwahlung bleiben Sie geliebt der Vater willen. 29. Denn die Gnadengaben und die Berufung, die Gott schenkt, sind unwiderruflich und wer den von ihm nicht zurückgenommen. 30. So why a früher Gott angehorsam wort, nun aber in Folge eines angehorsams Barmherzigkeit erfahren hat. 31. So sind auch Sie jetzt angehorsam geworden, damit Sie durch die Barmherzigkeit, die Ug Zuteilwerd, nun ebenfalls Barmherzigkeit erlingen können. 32. Gott hat nämlich all Menschen in den Angehorsam eingeschlossen, damit sich am Ende aller erbarmen kann. 33. O Welsh tief des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Why unerforschlich sind sein Erteil und why unergründlich sein Wedge? 34. Denn wer hat jemals die Gedanken des Herrn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? 35. Oder wer hat ihm jemals zuerst etwas gegeben, das Gott ihm nun vergelten must? 36. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind all Dinge, ihm gehort die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.